blow my mind now. Take me high, take me high, spin me right round. Don't know why it's burning me out. I won't get it right, stay at home all night. Out of sight, I'm hiding right now. You're dynamite, dynamite, yeah, I got no doubt. Way too tight, I need a timeout. I can't get it right, stay at home all night. Cause I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe that someone in my bed is not enough. And I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe it's only in my head. Popmusik ist ein Genre der populären Musik, das Mitte der 1950er Jahre in den USA und im Vereinigten Königreich entstand. Teilweise wird der Begriff auch synonym zu populärer Musik verwendet. Der Ausdruck Popsong kam im Englischen erstmals in den 1920er Jahren auf, im Sinne eines Musikstücks mit breitem Anklang, Popular Appeal. Popmusik wurde von verschiedenen anderen Genres und Stilen populärer Musik beeinflusst. Die Hauptform der Popmusik ist das Lied, der Popsong, häufig zwischen 2,5 und 3,5 Minuten lang, geprägt durch einen durchgehenden und auffallenden Rhythmus, Mainstream-Stilistik und eine einfache, traditionelle Struktur. Sleep and fall in love, and I believe that someone in my bed is not enough. And I believe I'd rather fall asleep than fall in love, and I believe it's only in my head. Tim Kamrath ist ein deutscher Singer-Songwriter. Er veröffentlicht seine Musik unter dem Namen Kamrath. Im Alter von 5 Jahren begann er Gitarre zu spielen. Nach kleineren Bandprojekten und ersten Songwriting-Erfahrungen arbeitete er mit dem Rand A Records Company, Sirs Motor Music, unter dem er am 7. Oktober 2016 seine erste Single Changes veröffentlichte. You're gonna show me what I should see. Come on now, change me. Change is all I ever need. I never wanted to be free. Where to go? Well, I don't know. But the change is gonna show. The change is all I ever. I was feeling numb, numb, numb. I feel alive. Feel Alive ist ein neues Lied von Kamrath. Es wurde am 23. Jänner 2023 veröffentlicht. Im Lied geht es um das Gefühl, wenn man sich nach langer Zeit endlich wieder besser fühlt.